ancestors used. Du denkst, du hast dich genug. Du denkst, du weißt, was du brauchst. Ich weiß, du weißt nichts genau. Ich bin schon da.